Bayern 2 Hörspiel. Wir bringen nun das bayerische Hörspiel Der Verderber von Fritz Meingast. Die Produktion von 1971 erzählt von dem Bauern Franz, der mit dem Mähdrescher einen Verkehrsunfall verursacht hat, bei dem sein Vater getötet und er selbst schwer verletzt worden ist. Dem ermittelnden Kommissar erschließt sich im Gespräch mit dem Verunglückten eine erschütternde Familiengeschichte, in der es mehr als nur ein Opfer gibt. Da drin liegt der Franz. Na schön. Ringst ihn fein nicht auf, Herr Kommissar. Er ist vernehmungsfähig, sagt der Chefarzt. Ja, schon. Aber der Bub hat viel mitgemacht. Vor 3 Wochen haben wir noch geglaubt, dass er stirbt. Ja, auf jeden Fall lebt er. Das hat er seinem Vater voraus. Das war sein erstes Wort, wie er zu sich gekommen ist. Lebt der Vater. So? Interessant. Und wie hat er reagiert auf Ihre Antwort, Schwester? Wie meinen Sie das? Hat er geweint? Nein, sein Gesicht war wie aus Stein. Und wenn Sie gesagt hätten, der Vater lebt, was wäre dann gewesen? Wie soll ich das wissen, Herr Kommissar? In einem Menschen sieht man doch nicht, nein. Ich denke mir, es hätten gefreut, aber da war ja der Vater schon beerdigt. Mhm. Ja, gut, Schwester, lassen Sie mich jetzt zu ihm. Er weiß doch, dass ich komme, oder? Natürlich, der Chefarzt hat es ihm ja gesagt. Sind wir da drin allein? Ungestört. Er hat ein Einzelzimmer als Bauernsohn von Lichtham. Den Hof, den sollten Sie mal sehen, Herr Kommissar. Ein schöner Hof, der größte weit und breit. Ich kenne den Hof. Ach so. Ja, ja, dann gehen Sie jetzt rein zu ihm. Wir klopfen nicht an. Gehen Sie nur rein. Kriminalkommissar Wächter. Grüß Gott. Sie wissen doch, Herr Riederer... Sag's Franz zu mir. Du, Franz. Wenn's dir lieber ist. Ich bin's gewohnt. Wegen dem Unfall komme ich. Da weiß ich nicht mehr viel. Was du halt weißt. Dass mein Vater und ich zum Dreschen ausgefahren sind. Ich war am Steuer. Am Mesmerberg bin ich zu weit rechts gekommen, aber es gefällt. Der Mähdrescher ist zu den Buschen ausgerutscht und hat sich auf dem gleichen Hang überschlungen. Das weiß ich noch. Noch was aus. Es hat doch nicht geregnet an dem Tag. Ah, wo? Die Sonne hat gescheint. Sonst wären wir nicht zum Dreschen aus. Habt ihr ein Fahrzeug vor euch gehabt? Nein. Und auch nicht hinter euch? Nein. Ja, dann ist mir unerklärlich, dass ihr trotzdem verunglückt seid. Ich kann nichts anderes sagen. Hat dich was irritiert? Nix. Du bist doch nicht zum ersten Mal gefahren. Ich war aber am Steuer beim Mähdrescher. Hast getrunken vorher? Ach, kein Tropfen. Ich trinke überhaupt nicht. Hast du einen Augenblick an was anderes gedacht? Ich denke beim Fahren an nichts anderes. Es könnte doch sein, dass dir plötzlich was eingefallen ist. Nicht, dass ich wüsste. Und dein Vater hat es nicht verhindern können, das Unglück? Das ist alles so schnell gegangen. Bis wir es gemerkt haben, war es zu spät. Du wirst noch 3 bis 4 Wochen im Krankenhaus bleiben müssen, sagt der Chefarzt. Das muss er wissen. Und dann? Dann pack ich es wieder. Wer macht jetzt die Arbeit daheim? Mein Bruder, der Karl. Und die Mutter und die Oma und... Und? Froni. Die geht also nicht? Ich weiß nichts. Früher war sie dein Mädel? Früher, ja. Bis dass dein Vater dazwischen gekommen ist? Woher wissen Sie das? Von ihr? So. Das hat sie einer verzeiht. Ziemlich genau sogar. Sie hat, wie sie sagte, einmal in der Eierkammer die Eier geputzt und im Karton verpackt. La, la, la, la, la, la, la, la, la. la la la la la la la la la la la. Froni! Jetzt hast du mich aber der Schreckbauer. Du wirst der Schrecker von einem Mannsbild. Wenn das aber mein Bauer ist. Wie wenn dir das was ausmachen darf. Könnte leicht sein, dass ich dazwingen arbeite. Jetzt langsam. Du bist der Flinke, das weiß ich schon. Täuscht dich nicht? Dass du der Tüchtige bist, habe ich beim ersten Blick gesehen. Dass du der sauerste Dirndl bist, erst recht. Hast du mich so genau angeschaut? Ich meine, sie hätte es uns da eingestellt. Wenigstens ein Weiberleut möchte am Hof haben, das wo mir gefällt. Du kannst dich nicht beschweren über deine Mutter und Bäuerin. Red nicht davon, du machst mich grantig. Das möchte ich nicht. Komm, sitz dir her zu mir auf die Bank. Ist schon noch Platz für so einen, wie du bist. Aber nicht zu viel. Da müssen wir schon zusammenrücken. Hast Angst vor mir? Du wärst die Erste, vor der ich Angst hätte. Magst du mir helfen? Warum nicht? Ist zwar eine Weiberarbeit, Ohr putzen. Aber kein so Drecker, die wie Kier putzen. Da lass deine Frau schon keine andere hin. Das macht dir keine recht. Ich fang lieber gar nicht an damit. Ist auch gut so, dann stinkt noch eine. Du bist aber ein grober Teufel. Kein bisschen Kavalier. Das vergeht dann nach 22 Jahren verheiratet sein. Freilich, der Franz ist schon 21. Mit dem hast du es. Was du nicht alles weißt. Mir kommt nichts aus. Muss ich dir um Erlaubnis bitten? Ich hab mich nur gewundert, dass du mir so einen Buben abgibst. Der hat ja noch den Arschein hinter die Ohren. Der wird ja nicht fertig mit dir. Was du nicht alles weißt. Du vertragst schon einen anderen. Einen Mannigen. So? Du meinst selber, ich bin zu alt für dich. Und verheiratet bist du. Was bedeutet das heutzutage? Gar nichts. Hast du noch nie was gehört von einer Ehescheidung? Da müssen zwei her zum Scheiden lassen. Und zwei zum Heiraten. Warum dann nicht? Ich hab kein Interesse dran. Möchtest lieber Mag bleiben? Ich könnte heiraten, wenn ich möchte. Wen? Den Franz. Da bin ich dagegen. Aber er ist schon zwei Monate über 21. Und mein Knecht. Und sonst nichts. Bis ich übergib, dauert's noch mal so lang, wie der alt ist. Dann gehen wir halt in die Stadt. Und mach's Fabrik leer. Nein, Froni. Das musst du gut überlegen. Möchtest nicht lieber Bäuerin werden auf Licht haben? Der ganze Grund gehört mir. Wo du hinschaust. Und dann darf ich hier putzen. Du nicht, Froni. Lieber gib ich einen Steuer auf und mach einen viellosen Hof aus Licht haben. Nix wie ein Drahtbau. Die Maschine haben wir dazu. Und der Herrin tust. Ich denk bloß mehr an die. Ich schau sie gar nicht mehr an, wenn sie neben mir liegt. Die hab ich schon nicht mehr angerührt, seit du auf dem Hof bist. Froni. Geh, Bauer. Wenn jetzt der Franz reinkommt. Dann schmeiß ihn hinaus, wir zwei gehören zusammen, du und ich. Lass mich aus. Froni. Du narrisch Mannsbult, du. Da bleibst. Was tust du denn? Jetzt kommt keiner mehr rein. Jetzt gehörst du mir. Froni. Ich glaube, das hat was geändert auf eurem Hof. Oder nicht, Franz? Du musst natürlich nicht antworten, das ist ganz deine Sache. Aber wenn so etwas passiert wie auf dem Mesmerberg, dann macht man sich seine Gedanken und fragt die Leute, die es angeht. Ich habe mit deiner Mutter gesprochen, Franz. Ja? Ja. Zuerst wollte sie nicht herausrücken mit der Farbe. So wie du jetzt. Aber dann hat sie begriffen, dass es keinen Sinn hat, die Wahrheit zu verschweigen. Damit nützt sie niemand. Sich nicht und dem Toten nicht und vielleicht auch dir nicht. Sie hat mir alles erzählt. Es ist dir schwer gefallen, darüber zu reden. Vielleicht hörst du es heute zum ersten Mal, Franz. Es hat eine harte Auseinandersetzung gegeben zwischen ihr und ihrem Mann damals. Schämst dich gar nicht. Zwingen was? Zwingen der Person. Ganz offen macht es miteinander. Ja und? Ich schau da nicht mehr länger zu. Das hab ich dir nicht angeschafft. Sie muss fort. Sie bleibt. Dann geh ich. Halt die nehmt auf. Du Piffe, du. So mit deiner Frau reden. Ich hätte schon was anderes verdient. Was denn? Dass du anständig bist mit mir. Hast du jemanden beschweren können? Hab ich meine Pflicht nicht da? Gegen die und die Kinder? Ja, Pflicht. Nix wie Pflicht. Du bist alt und schierlich geworden dabei. Ein Mann will was anderes. Weißt du, ich hab keine Augen und keine Nasen. Mir vergeht schon der Appetit, wenn du mir zu nahe kommst. eine Ausrede brauchst. Einmal kein Hehl draus. Froni, die passt mir. Und die will nimmer haben in der Nacht. Verstehst? Was sagst du? In der Nacht, Dorothee. Ich hab's ja schon gesagt, dass der Bett umräumen soll zu meiner Mutter lieber. Weil die Weiber gehören zusammen. Du treibst es bei Arg, Schorsch. Bin für eine deutliche Aussprache. Von jetzt ab schlaft Froni bei mir. Und die Kinder? Mutst du die Kinder zu, dass die das alles miterleben? Was heißt Kinder? Die zwei Buben steigen schon selber die Weiber nach. Aber weiß es nicht besser sehen von dir. Jetzt brauchst du bloß mehr sagen, dass der Franz mit der Froni Rosenkranz bett hat. Ausgeschammter Kerl, du Ausgeschammter. Das gelangt dir nicht, dass du sie ihm ausspannst. Jetzt riss er noch schlechter her über ihm. Was wird er einen Respekt haben vor dir? Ich rat's ihm nicht, dass er aufmuckt. Bestellst du denn das vor, dass es weitergehen soll bei uns? Dass du deinem Mai holst. So kannst du nicht umgehen mit mir. Dann schleichst du. Je eher, desto besser. Bist kein Paradestück auf unserem Hof. Deine Mutter wollte es dir und deinem Bruder Karl nicht sagen, wie sie ihren Mann gedemütigt hat. Aber auch bei ihrem Vater, dem Austragsbauern in Steinig, hat sie nicht den Trost gefunden, den sie gesucht hat. Wenn eine Tüft mir recht lacht, aber helfen kann ich dir nicht. Ja, wenn die Mutter noch lebt hat, weiß was anderes, aber so. Ein Platzl wird's noch haben am Hof. Ich regier nicht mehr. Und beim Adolf schafft Frau. Die aus der Halle da. Die ist nur aufs Gehdas. Ich konnte ja mitarbeiten. Magd von dir machen. Und das erlaub ich nicht. Dafür ist mir meine Tochter zu gut. Aber zurück kann ich auch nicht mehr. Das sagt man so, ich kann nicht mehr. Weißt du, was ein Mensch alles kann? Wie ich gefangen war, habe ich 8 Tage lang vor einem Stiegel Brot gelebt. Und unsere Posten haben von uns gefressen und gesoffen, bis sie nicht mehr können haben. Unser Durst war so groß, dass wir einen Tau abgeschleckt haben vom Gras. Damals bin ich zu einem Unterwesir von der Wache gegangen und habe gesagt, das schießt mich, so mag ich nicht mehr leben. Er hat nur gelacht. Der Schossen hat er mich nicht. Später war ich froh drüber. Aber vielleicht wären wir auch wieder spart geblieben. Beispielsweise, dass du daherkommst wie ein Bettelwein. Was soll ich denn sonst hin? Da ist meine Heimat. Da war die Heimat, solange die Mutter gelebt hat. Aber bei der jetzigen Bayerin, bei der Mistgurken, hast du nichts mehr verloren. Da gibt's nichts wie ein Auto und Vergnügen und auf Trutsch gehen und Fernsehen und alles am Hof muss nach ihrer Pfeifen tanzen. Ich richte mich nicht nach ihr. Darum scheißt's mir auch um meinen Ausdruck. Wenn ich mein Alters gehetet hätte, müsste ich verhungern. So steht's auf Stoik, dass du's weißt. Dann hab ich nichts verloren da. Geh wieder zurück, wo du herkommst. Denk nicht bloß an die, denk an deine Kinder. Sind die drunter leiden, dass ihre Eltern Unwanz sind? Das mit den Kindern muss stimmen. Aber so stimmt's auch nicht. Du musst ganz anders auftreten. Du darfst dir nichts gefallen lassen. Ein Haufen Geld hast du mitgebracht auf Lichtturm. Erst mit deinem Geld hat eine Maschine kaufen können. Hat einen Grund dazu gekauft. Was war ein Gewinn, wo dein Geld der Lichtturm? Ein windiger Häuselmann. Das hat er schon lange vergessen. Und dann innen drauf? Red Deutsch mit ihm. Tritt auf, wie es gehört für eine sturige Tochter. Wenn sie dann das geht, hau nicht in den Tisch, das kracht. Mein Vater. Du darfst das Schneid nicht abkaufen lassen von dem Schlampen. Die feierst du aus. Jetzt nicht mehr. Dann hast du es 2 kommen lassen. Ich war vom ersten Augenblick an ganz narrt auf sie. Da hätte ich machen können, was ich meng hätte. Dann liegt es an dir, Nanni, nur an aber dir. Aber Vater. Eine Frau muss sich nach ihr Mann richten. Das hast du nicht du. Ich hab gearbeitet wie ein Viech. Das war zu viel. Und du zu wenig. Ein Mann wie kein Arbeitsvieh, wie eine Frau. Du brauchst mir gar nichts erzählen von der Froni. Ich kann mir es vorstellen, ein sauberes Dirndl ist, die auf sich was hält, wenn jung ist. Jung bist du nimmer, Nanni. Du hast bald aufgehört zum Jungsein. Das war dein großer Fehler. Aber was soll ich denn tun? Heimgeh. Das Aufnehmen mit dem Dirndl. Zeig, dass du was im Kreuz hast. Dass du dich umfällst. Ich hab gemeint, du verstehst mich. Eine sturige Tochter lässt drauf ankommen. Aber einen Fußabstreifer machst du nicht. Nie. Dann geh ich halt wieder. Und schlag dir aus dem Kopf, dass du eine Heimat hast. Es langt schon, wenn auf Steig 1 vor die Hund geht. So weit wär's nicht gekommen, Franz. Wenn du's deinem Vater nicht so leicht gemacht hättest. Das war doch dein Mädel. Hast Angst gehabt vor deinem Vater? Ja, vielleicht. Aber Pfroni hat ja alles mitgemacht, von Anfang bis zum End. Na, war es eben aus mit uns zwei. Hast du es denn nie zur Rede gestellt? Nein. Bin ja rausgewichen, wo ich keiner hab. Bis ich ihr einmal auf dem Kirchenweg begegnet bin und wir zwei allein waren. Da hat sie noch angefangen damit. Franz? Lass mich in Ruhe. Sei doch nicht so. Ich weiß schon, warum. Dass du mich anboxst, dass du mich anfeinst. Soll ich dir noch Zehen abschlecken dafür, dass du mich ausgeschmiert hast? Er hat so wollen. Und du hast gleich mit da müssen. Ich hab nicht mehr auskennen. Du mit deiner Unschuld. Warum hast du dich nicht gleich gerührt? Weißt du anders auftreten? Aha, jetzt bin ich noch schuld am Ganzen. Wer hat denn das Bett von der Mutter ausgeräumt, hä? Du! Da war's schon soweit. Was redst du mir dann noch an hinterher? Wir brauchen nicht in Feindschaft leben. Aber in Freundschaft, was? Bei dem anderen schlafst du und mir tust schön. Du falsche Katz. Ich mein das nur gut. Jetzt fällt gerade noch, dass es zwei heiratet. Dann kannst du gleich meine Mutter machen. Was fällt denn dir ein, wo die rechtmäßige Frau noch am Hof ist? In Schand und Spott. So weit habt ihr es gebracht. Du tust schon, wie wenn es anderswo nichts geben tat. Schau nüber auf Gramming. Da liegen die Bäuerin, der Bauer und Schwester von der Bäuerin zu dritt im Bett. Und keins regt sie auf drüber in der Gmahr. Und auf Bannholz, da muss der Knecht jede Nacht zur Bäuerin rein, weil der Bauer nicht mehr kann. Und alles was. Und keins sagt was. Bloß du machst also eine Gaudi zwingend dem. Wie ein Hur redst du daher. Weil ich kein Scheinheilige bin. Verargst du am Vater nicht, wenn er nach 22 Jahren verheiratet sei, er jüngere möchte. Na, hätte er gleich nicht heiraten sollen. Du musst dich neidenken in ihm, Franz. Aha, und in dir auch. Was? Du gefällst mir. Und dein Vater auch. Warum nicht? Und jetzt gehst du in die Kirche. Damit Leute sehen, dass ich mich nicht schäme. Ich stehe für das, was ich tue. Ist das schlecht? Wer man's nimmt. Geh, Franz. Steh dich nicht so tappert. Warum sollen wir zwei auf einmal nichts mehr wissen voneinander? Wir haben uns allweil gut verstanden. Und jetzt? Jetzt schaust du mich gar nicht mehr an und tust, wie wenn du mich nicht mehr kennen darfst. Du Holzbock, du. Du hast ein leichtes Blut. Und du hast was. Das ist dein Fehler. Nimm du nicht alles so tragisch. Wir können gute Freunde bleiben. Hast du vergessen, Franz, was zwischen uns war? Eben nicht. Du, wenn er mich nicht täuscht, kommt da der Vater. Das ist sein Auto. Na und? Wir werden nur reden dürfen miteinander. Ich weiß nicht. Jetzt bleiben wir erst recht da. Das war ja noch schöner. Ich geh lieber. Da bleibst, wenn's der Mannsbult bist. Mir sind platt fürs Stehen. Ich geh grad in die Kirche und er kommt aus der Kirche. Es wird nur der Labzeit, dass wir miteinander reden. Aber was? Los zu, dann erstes. Ein Goschen hast. Das lass ich mir nicht verbieten. Warum red dann er nichts? Ich red, wann ich mag. Frech wär'n auch noch. Das sag ich dir, Bierscherl. Wenn's nur einmal anbandelst mit dir, lernst du mich kennen. Dann rauch ich keinen Guten. Sei doch nicht eifersüchtig, Schorsch. Es ist dein eigener Bub. Gerade deswegen. Der korrekt mich auf die. Das Kreuz schlag ich ihm ab. So mag ich dich voll nicht. Du bist jetzt die Meinige. Und wer nach dir tappt, verbrennt sich die Finger, wenn's auch mein Bub ist. Setz dich rein zu mir ins Auto. Ich fahr dich in die Kirche. Heute strengst du dich aber an. Bis jetzt hast du mich allweil nur allein in die Kirche gelassen. War ich nicht salonfähig? Von heute ab bist es. Da wird's die Betschwestern da und Degel aufreißen. Weiter! Wir fahren! So hat sie es mir erzählt. Genau so. Eins hat das Mädel. Sie lügt nicht. So kommt's mir wenigstens vor. Weißt du auch, was nach der Kirche zwischen ihr und dem Vater ausgemacht worden ist? Geh, wer sollte nie das wissen? Sie hat mir's nicht gesagt. Aber mir. Es hat nämlich einen Skandal gegeben in der Kirche. Sie ist auf und davon und er ist hinter ihr drein. Erst auf freiem Feld hat er sie eingeholt. Froni! Froni! Du bleibst! Jetzt läuft mir nach, gell? Aber drin in der Kirche, da hast du dich nicht vor mir hingestellt. Es ist alles so schnell gegangen. Ach, so schnell. Alle sind von den Bink raus, wie ich gekommen bin. Vor mir, neben mir, hinter mir, als wenn ich Aussätzige war. Die alten Bettpritschen, die Verfluchten. Alle haben's mir gezeigt, was ich für die bin. Die scheinheilige Brut. Ein Ehering müsste die tragen. Dann darf alles nichts machen. Ein Ehering, ja. Den hat die andere. Weißt du was, Schorsch, ich geh. Das hat alles keinen Sinn mehr. Warum denn, Froni? Mach doch keinen Blödsinn. Mir war's ja gleich für meine Person. Aber. Was? Was ist? Das eine ist ausblieben. Weißt schon. Das gibt's doch nicht. Wo du alle Pillen nimmst. Da hab ich keine Garantie drauf. Ich weiß wen. Nein, nein. Auf das lasse ich mich nicht ein. Strafmäßig auch noch werden. Und der Gesundheit schaut's obendrein. Aber es macht nichts. Ich geh in die Stadt. Da fällt ein uneheliches Kind nicht auf und ich krieg schon eine Stellung in der Wirtschaft. Oder sonst wo. Zahlen musst halt. Das ist alles. Das war das Wenigste, das Zahlen. Aber du darfst mir da nicht so mir nichts, dir nichts weglaufen. Ja, du hast ja den Alte. Den kann ich am Misthaufen nachschmeißen. Dafür taugt's grad ja sonst nichts. Ich kann nicht bleiben. Von Oliver wird Axel angeschaut. Und dann noch das ledige Kind dazu. Freile, du hast schon mal anders gesagt. Wegen der Ehescheidung meinst du? Ich mein gar nichts. Ich weiß jedenfalls, ich bleib keine Stunde mehr da. Jetzt geh ich auf den Hof zurück, pack meine Sache und dann soll ich mit der Stange auf den Bahnhof fahren. Bist ja ganz raviat. Ja, wenn dann sowas passiert wie mir jetzt in der Kirche. Bloß weil ich keinen Ehering hab. Die Liebe wird gestraft. Aber die kommt ja nicht hart an. Du kannst da andere suchen, zu deinen Alten dazu. Wenn eine so dumm ist und sie nicht an mein Beispiel schreckt. Ich hab mich billig verkauft. Fürs Essen. Und ein bisschen Lohn. So muss der Herr reden. Du weißt ganz genau, dass ich nur die mag. Ja, im Bett. Aber der Spaß ist vorbei. Halt dein Mai und lass jetzt mich reden. Du bleibst auf Lichtham. Du bringst das Kind zur Welt als meine Frau. Ja, und die andere? Bis dahin sind wir geschieden. Ja, wenn's mag. Sie mag, das garantiere ich dir. So, da bin ich neugierig. Jetzt gehen wir zum Auto zurück und fahren heim. Und jeder soll sehen, dass du neben mir sitzt und keine andere. Du bist die Meinige. Dein Vater hat nicht mehr anders gekonnt. Er hat sich entscheiden müssen. Und nicht nur dein Vater, auch deine Mutter. Die Frone ist aufs Ganze gegangen. Aber es war vielleicht besser gewesen, die Mutter hätte sie nach ihrem Vater in den Stall gekriegt. Hinterher ist leicht reden, Franz. Der Mann hat ihr das Messer auf die Brust gesetzt. Scheidung, Willi. Nix wird Scheidung. Ich lass mich nicht scheiden. Ist das dein letztes Wort? Mein letztes. Es kommt dann noch lauter. Wir sind kirchlich traut und Kirch der Lapp keine Scheidung. Zum Scheiden brauchen wir's nicht, das geht ohne Kirch. Ein paar hundert Magel kostet sonst nichts. Jawohl, ein paar hundert Magel kostet sonst nichts, dass man ein ganzes Leben ausstreicht. Zuerst haben wir uns in die Hege gerackert und haben zwei gesunde Kinder aufgezogen. Da kommt dann so ein junge Dirn daher, für die wird alles ausgestrichen. Um ein paar hundert Magel. Da die noch Flehner auch. Das Flehner ist mir schon längst begangen. Ich kann nicht mehr wohnen. Ich bin wieder ein ausgedörrter Baum. Das spanne ich. Du kannst mit der Schlange, aber auf die Scheidung lasse ich mich nicht ein. Dann läuft mir so auseinander. Ich verkaufe und lass die und die Buben allein. Ich erlaub's nicht. Ich hab auch noch was zum Sagen. Da frage ich dich gar nicht. Der Hof ist auf meinen Namen geschrieben. Und mit mein Geld hast du ihn hergebracht. Hast du das notarisch? Ich weiß nichts davon. Das war deine freiwillige Sache, wenn du das Geld in den Hof nicht gesteckt hast. Jetzt kannst du Prozess führen. Aber ich rate, dann nimm dir einen gewappneten Rechtsanwalt. Vielleicht hast du Glück. Von dir kommt der größte Schlawiner noch was lernen. Besser ist, wir machen es im Guten aus. Auf ein paar Tausender kommt's mir nicht an. Ich krieg für den Hof wenigstens 800.000 Mark, wenn ich verkauf. Dann mache ich mir ein schönes Leben mit der Froni. In der ganzen Welt kutschieren wir umeinander. Und deine Kinder? Ich soll warten, was überbleibt. Müssen nur schauen, dass es ihnen nicht so geht wie die Erben vom Millionenbauer im Rottal. Der ist vierspannig nach Spanien gefahren und hat seine Trucker mit den Kronentaler mitgenommen. Das war noch auch noch dazu mal, weil es noch keine Auto gegeben hat. Aber das Geld nachschmeißen hat er so gut verstanden wie der Gunther Sachs heute. Wie er zurückgekommen ist, waren die Trucker leer. Er selber ist im Armenhaus gestorben. Da hast du ein schönes Muster rausgesucht. Ich mach's anders. Für einen lustigen Lebensabend. Muss noch gelangen, für mehr nicht. Ich weiß nicht, spinnst du schon? Ist dir dein Hirn ausgelaufen von lauter Weibernarisch? Gar nicht. Ich denk messerscharf. Pass auf. Wenn du auf die Scheidung eingehst, verkaufe ich nicht. sondern setzt notarisch am Franz als Hofermei und an zweiter Stelle an Karl. So bleibt deine Heimat erhalten. Bist dann zufrieden. Und die Person? Was kriegt mit der? Einen Hof kriegt sie nicht. Nur Geld. Und die Kinder? Wieso Kinder? Warum soll sie keine Kinder haben? So eine junge Frau. Hat sie zu dir was gesagt? Wir reden nichts miteinander. Nur was sein muss. Oder hast du was gemerkt? Aha. So steht's. Drum pressiert so. Ich brauch dich ja nicht um deinen Segen bitten. Nein, gewiss nicht. Und ich brauch mich auch nicht verantworten. Erst recht nicht. Aber es ist so. Na also. Na weißt ja schon, wem du deinen Hof vererben musst. Nein, kriegen du den Franz. Wenn du deine Unterschrift gibst beim Anwalt für die Ehescheidung im beiderseitigen Einverständnis. Wer du das austippet hast. Und die Kinder von der Froni, die sollen was lernen. So ist es modern heutzutage. Die Kinder von den Bauern müssen studieren, wenigstens auf der Mittelschule. Ich weiß nicht, ob ich dir trauen kann. Wenn du mir nicht traust, dann trau wenigstens einem Notar. Das mache ich nur beim Notarstestament und beim Advokat Ehescheidung. Zuerst das Testament. Wenn du besser schlafen kannst. Aber das Testament gilt nur mit der Ehescheidungsklausel. Das ist ja wie ein schlechter Viehhandel. Ich gebe dir 2 Tage Zeit. Da kannst du es überlegen. Na, überleg das nur du. Ich weiß schon längst, was ich will. Eine Frau ohne Kuhdreck. Das war zu viel für eure Mutter. Aber mit euch Kindern hat sie drüber nicht reden können und wollen. Das musst du doch verstehen, Franz. Besser war's gewesen. Na, hätte es ihr auch gleich sagen können. Das mit dem Verkäufer ist ihr nicht ernst. Nie hätte mein Vater verkauft. Das hat er ihr bloß vollgemacht, dass es nachgibt. Sie wollte ja gar nicht nachgeben, hat's mir erzählt. Und darum ist sie zum Pfarrer gegangen. Weil sie gemeint hat, der könnte ihm noch einmal ins Gewissen reden, von Amts wegen. Ja. Aber euer Herr Pfarrer ist, scheint's, ein sehr vorsichtiger Mann. Es handelt sich natürlich um einen ganz klaren Fall, Anna. Das, was dein Mann vorhat, kann die Kirche niemals billigen. Oder gar erlauben. In der Trauungsformel heißt es ausdrücklich, bis dass der Tod euch scheidet. Da kann man nicht einfach zum Scheidungsanwalt laufen, bloß weil man eine Jüngere heiraten will. Das meine ich auch. Aber er lässt es nicht ausreden, wenn Sie was sagen zu ihm. Tja, dann muss er zu mir kommen. Das tut er nicht. Dann bin ich machtlos. Wieso, Herr Pfarrer? Er muss sich mir freiwillig anvertrauen. Im Pfarrhaus oder im Beichtstuhl. Sonst habe ich keinen Einfluss auf ihn als Privatmann. Das verstehe ich nicht. Pfarrer ist Pfarrer. Ja, du hörst noch auf mich. Aber wie viele Bauersleute haben sie schon scheiden lassen, ohne dass sie mich gefragt haben? Ich kann eine Scheidung nicht verhindern. Aber was soll ich denn tun? Aushalten bei ihm, auch wenn es weh tut. Es ist eine Schande für mich. Ich stehe da vor meinen Kindern. Wenn ich sowas tut. Du darfst das nicht dulden. Dann erschlägt er mich. Das verhielt Gott. Das Einzige, was die Kirche erlaubt, ist Trennung von Tisch und Bett. Wer sich aber scheiden lässt und wieder heiratet, begeht der Todsünde. Ich will's ja gar nicht. Er will's. Dabei ist er Kirchenpfleger. Jetzt hast du es gesagt. Auf den Kirchenpfleger bin ich angewiesen wie der Fisch aufs Wasser. Der Kirchenpfleger kann mir solche Prügel zwischen die Füße werfen, dass mir die Lust vergeht an meiner Pfarrei. Aber deswegen kann ich doch nicht bei ihm bleiben. Ich warne dich, Anna. Lass dich auf keinen Fall von ihm scheiden. Sonst wird er tatsächlich heiraten und ist praktisch exkommuniziert. Willst du Schuld dran haben? Und meine Buben? Verlieren ihr Heimat. Tja, so seid ihr alle. Ihr denkt allweil nur an Sach. Und wenn er wild mit ihr zusammenlebt? Das ist besser als der endgültige Bruch mit der Kirche. Übrigens, vielleicht kriegt er bald genug an der Froni. Das fürcht's ja. Deswegen arbeitet sie auf die Scheidung hin. Und ein Kind kriegt's auch. Was? Das auch noch. Ja, da bin ich mit meiner Weisheit am Ende. Da weiß ich nicht mehr weiter. Was soll man da machen? Ich hab nur gemeint, Herr Pfarrer, Sie könnten mir helfen. Nein, das täte ich ja von Herzen gern. Aber es fällt mir nicht ein, wie. Und auf das Wie kommt's an. Weißt was, Anna? Ich werde für dich beten. Vielleicht hilft dir der Herrgott. Beim Pfarrer hat sie keinen Trost und keinen Rat gefunden. Da ist sie in ihrer Verzweiflung zum Bürgermeister gegangen. Von dem hat sie gewusst, dass er mit dem Lichthammer im Gemeinderat zusammensitzt. Der Bürgermeister war auch recht nett und verständnisvoll mit deiner Mutter. Ach so, haben ja so ein Gescheher, da fällt ihm nichts besser sein. Das kann sich da an die Finger abzählen, warum er das Weibsbild heiraten will. Weil er was hat, weil sie Lichthammerin wird. Was ist denn jetzt? Ein hergreifendes Weiberleid. Das musst du ihm sagen, Bürgermeister. Ja, aber wann? Im Augenblick muss ich mich nach ihm richten und nicht er nach mir. Weißt du ja, dass wir eine große Schule bauen und ein Schwimmbad. Da brauche ich seine Stimme. So wie er stimmt, stimmen alle. Wenn er dagegen stimmt, stimmen alle dagegen. Das hat doch mit dem Frauenzimmer nichts zu tun. Freilich nicht mehr als ein Vollblut mit einem Rüssel. Aber ich muss höllisch aufpassen bei der Geschichte. Nicht, dass er mir alles verpatzt. Zuerst müssen die Bauten genehmigt sein. Wie lange dauert das? Ja, mei. 2-3 Monate. Da brauche ich die ganzen Unterlagen. Im Ministerium muss ich verhandeln, zwingt die Zuschüsse. Und die Gutachter müssen eine Kalkulation vorlegen. Er hat mir Zeit gegeben bis morgen. Ja, meine, so schnell geht's bei mir mit dem besten Willen nicht. Das ist alles politisch und kulturisch, das muss alles richtig ausprobiert sein. Und ich? Was soll ich tun? Wir wissen, ist das Nachschirmtatzt? Das tut er nicht. Ich kenne schon den Stierbeutel, den Kreislichen. Ja, machst du es halt so, wie der Pfarrer sagt, Trennung von Tisch und Bett. Das ist keine Ehescheidung und seid du auseinander. Wo soll ich denn hin? Wer nimmt denn ein Altswei? Okay, du, ein Altswei. Wenn ich nicht schon verheiratet war, hätte ich mich jetzt um dich schauen. Du gefällst mir noch nicht. Und der Fleißige bist du auch, die ganze Welt weiß. Du, halt einmal. Da fällt mir was ein. Auf dem Schloss Gut Prinzing so eine Schweizerin. Das war doch was für dich. Was du so gut mit den Viechern rumgekostet und was im Bockinger Ofens Geheimnis ist, dass der Schorsch seinen hohen Stierpreis bloß dir verdammt. Ich konnte nicht einfach im Prinzing anfangen. Natürlich nicht. Zuerst musst du mit dem Grafen reden, aber der Graf tut, was ich sag. Ich telefoniere noch. Der Schorsch verlangt, dass ich unterschreibe. Ja, und was wär, wenn's das tätst? Dann brauchst du ihn los, den Hans Wursten. Und lass die Person auf meinen Platz. Und wenn er verkauft? Kann ich alleweil noch auf Prinzing gehen? Also, ich rede mit dem Grafen. Dann weiß der auch noch. Ja, wer weiß denn nicht? Letztes Mal hat mir einer in Grüßbach drin verzeiht, dass der Lichthammer so ein Straßenkehrer-Tieren auftrieben hat. Also, ehrlich gesagt, auf Prinzing hast du das Paradies gegen Lichthammer. Da wärst du geschätzt und verdienst dann Tausender im Monat. Der Graf lässt sich nicht lumpen. Ich glaub, der sagt sogar nichts, wenn du die Buben mitbringen darfst. Die Schweizer Wohnung hat 5 Zimmer. Lass dir das Prinzing nicht auskommen. Was du allebei mit Prinzing hast. Noch bin ich auf Lichtham. Ja, ja, ja, wenn nur kein Unglück passiert. Du, dein Mann Scheiche, der geht über Leichen in seinem Gachzorn. Im letzten Krieg, da waren wir bei derselben Kompanie. Da haben wir einmal gefangene Schwarze transportieren müssen und einer ist zusammengefallen, weil er nicht mehr keiner hat. Statt dass er gewartet hat, der Schorsch, bis der Schwarze wieder aufgestanden ist, hat er ihn abgestochen wie eine Sau. Jetzt weiß ich, wie ich dran bin. Jetzt weiß ich's. Die Frist war herum, die dein Vater gestellt hat. An dem Tag seid ihr bumm nach Passau gefahren. Ja, in Zirkus. Es war nach der Steuerarbeit. Die Mutter ist früh ins Bett gegangen, weil sie ihm nicht mehr begegnen wollte. Aber auf einmal war er vor der Schlafzimmertür und hat hineingebrüllt. Hast du das überlegt? Soll ich das auch noch benehmen sein? Mitten in der Nacht Tür aufreißen und reblern? Halt dein, meine Mutter, du bist nicht gefragt mit ihrer Rede. Also, was ist? Ich mag nicht. Ich unterschreibe nicht. So, du magst nicht? Nein. Und du meinst, das hilft dir was? Ob mir was hilft oder nicht? Du kannst mich nicht aufhalten, dass ich Froni heirate. Wie willst du denn heiraten, wenn ich mich nicht scheiden lasse? Du kannst es dann gar nicht heiraten, hat der Pfarrer gesagt. So werde ich dem fragen. Und es war auch besser, hat der Pfarrer gesagt. Dann begehst du kein Sakrileg. Es heißt ausdrücklich, bis dass der Tod euch scheidet. Der scheinheilige Pharisäer stinkert also in meinen Rücken. Dem werde ich sagen, den guten Brunzer. Was schöne Ausdrücke als Kirchenpfleger. Dem werde ich Kirchschupfling, dass Gleis lebendig wird in sein Beiz. Die neue Orgel und die neue Friedhofsmauer können sie auf den Hurden aufstecken. In alle Ewigkeit. Amen. Lass uns jetzt in Ruhe, sage ich. Wir wollen schlafen. Schlaft's nur. Aber passt auf, dass es nicht verschlaft. Was soll denn das heißen? Jetzt sperre ich eng ein. Dann kommt der Feier an vor eurer Kammer. Bist du narrisch geworden? Kein bisschen. Ich bin hellwach. Aber wenn Sie meinen, das muss rausgehen, wie der Pfarrer will, dann soll es so rausgehen, bis dass der Tod euch scheidet. Du Teufel, du! Jetzt setz ich nur einmal Frist. Aber keine zwei Tage, nur zwei Minuten. In zwei Minuten! Lass mich raus! Da bleibst! Ich weiß schon, du möchtest telefonieren. Aber da bleibt ja der Schnabi sauber. Die Buben kommen schon. Bis die aus Passau zurück sind, ist alles vorbei. Und Froni? Hab Besuch gemacht bei ihrem Vater in Garskirche. Die kommt erst morgen früh. Es gibt keine Zeichen für euren Leichtsinn. Ihr habt zinkelt in eurer Kammer und hat's brennt. Und bis ich's gespannt hab, war's spät. Und so ein Riss von mir. Jawohl, das hab ich alles von dir. Ich bin ein eiskalter Hund. Wenn's so für mich kein Herz hast, aber für deine eigene Mutter. Sie hilft zu dir, drum bleibt's auch bei dir. Vor die Fenster sind Gitter. Die eine Tür hab ich zugesperrt. Ihr reichert eng aus wie ein Websen. Zum Stecher kommt's nimmer. Und wenn der ganze Hof anbrennt? Ich bin gut versichert. Bau einen schönen Hof auf, einen Stornen. Und das soll sie sich merken, das Scheißweib. Ihre Burm kriegen den Hof nicht. Dann heirat ich kirchlich und setz Pfroni zu meiner Universalerbin ein. 1,5 Minuten sind vorbei. In 30 Sekunden. Schorsch bei allem, was der Heilige ist. Mir ist gar nichts heilig wie das, was ich will. Also, was ist jetzt? Gestern unterschreiben oder nicht? Morgen hat der Advokat keine Sprechstunde, aber übermorgen. Gestern. Hat's der Sprach verschlagen? Na, kennt ihr so das Bündel Stroh vor eurer Tür? Ein Liter Benzin hab ich draufgegossen. Ich sag's, hängt noch mal am Guten. Unser Holzhaus brennt wie Zunder. Kannst jetzt den Mai aufmachen? Ich frag dich zum letzten Mal. Gehst zum Unterschreiben. Ich geh. Warum nachher das ganze Theater? Übrigens, warst du noch bei wem außer dem Pfarrer? Beim Bürgermeister. Und der? Der hat mir den Rat gegeben. Ich soll auf Prinzin gehen, als Talschweizerin. Der Adolf ist ein vernünftiger Mann, das habe ich alleweil schon gesagt. Ist nicht schlecht. Prinzing. Du verdienst einen Batzen Geld und hast eine Lebensstellung. Und brauch nichts mehr von dir. So schuf ich bin ich auch wieder nicht. Ein paar Tausender lass ich schon springen. Kalt deine Tausender! Brauchst das notwendig? Junge Weiber kosten Geld. Halt, nur was. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich bei Ihnen war heute Nacht. Da tat ich drauf schwören. Habt's mich? Am übernächsten Tag war es soweit. Deine Eltern sind nach Passau gefahren zum Scheidungsanwalt. Haben sie mit dir und deinem Bruder drüber gesprochen? Kein Wort. Ich hab bloß Auto stehen im Hof. Er hat's gar nicht erwarten können, bis die Mutter einsteigt. Einmal wieder hat er gehupt. Für dich gut, Oma. Du bist schon, als wenn wir uns nicht mehr sehen dann. Zum Mittag kannst du zurück sein von Passau. Das glaube ich nicht, Oma. In 2 Stunden ist mein Mann selig mit dem Geiwagel nach Passau reingefahren. Und ihr habt doch ein Auto. Zwingend Auto ist nicht. Warum dann? Ich komm nicht mehr. Ich komm nicht mehr. Aber nein, nicht. Wenn man beim Advokaten waren, muss mit der Schorsch nach Prinzing fahren. Bist narrisch. Bleibt mir nichts anderes übrig. Bist allweil noch seine rechtmäßige Frau. Nichts bin ich. Ein Dreck bin ich. Ich halte es nicht mehr aus da. Und das sagst du mir erst jetzt, dass du nicht mehr zurückkommst. Ich hätte es ihm schon gesagt, im Passau drin. Dem darf das so passen. Genau das wollte er, dass er freie Bohr hat für sie. Und wie er sich impressiert, dem Kerl. Aber willst nicht du deine Buben für gut sagen? Schick's rüber zu mir nach Prinzing. Da rede ich mich leichter. Was fällt dir denn ein, Anni? Einfach davonlaufen. Jetzt ist nichts gericht und nichts ausgemacht. Gericht ist alles. In der Kommode liegt die Pur mir ein Wasch, biegelt, gestopft und geflickt. Den Anzug habe ich ausbürstelt. Die Schuhe stehen im Regal, eingefettet und putzt. Hast du also da damit gerechnet? Es geht nicht mehr, Oma. Ich kann nicht mehr. Ob's mir folgen, die Buben? Sie haben ein gutes Herz. Sie können nichts dafür, dass sie so einen Vater haben. Und ich kann nichts dafür, dass ich so einen Sohn hab. Hast du selber auf die Erziehung kommt so. Das ist ein Lug. Ich hab alles da, dass er anders wird, als der alte Lichthammer. Und nicht einmal ein Kind hat ihn. Wie er getauft worden ist, war sein Vater schon eingeräumt. Der Schürzenjäger, der Streithänsel, der Zornkickel. Ich hab mir's nicht verdrüssen lassen und bin allein geblieben mit dem Buben, dass er keinen Stiefvater gekriegt hat. Er wollte ihn ganz nach meinem Kopf erziehen und ist ganz daneben gegangen. Der Herrgott richt sie nicht nach dem, was er Mutter will. Er wart nicht mehr. Dann geh ich hinunter und sag ihm meine Meinung. Nein, Mutter, lass. Es ist alles rum. Ja, und deine Sach? Du gehst ohne Sach. Hint liegt's in Schupfe. Ich schicke wen zum Abholen. Aber das zu mir gar nichts gesagt hast, Nanni, bis zur jetzigen Stunde. So was muss uns mit sich allein ausmachen. Ich weiß nicht, ob ich sie verstehe. Ich bin schon alt. Dann komm zu mir. Das war mein allerletztes vom Hof weggehen. Jetzt schaut's, dass ihr auseinanderkommt, Saubritschen. Ich hab meine Zeit nicht gestohlen und mein Benzin erst recht nicht. Blutsakrament angenagelt. Geh, geh, Nanni. Ich kann's nimmer hören. Pfiatti. Pfiatti, Mutter. In Passau hat deine Mutter beim Advokaten unterschrieben. Und das hat dein Vater abends beim Schwanenwirt gefeiert. Es war der wöchentliche Gesellschaftstag. Wer hat denn das verzeiht? Der Mesmerbauer, bei dem ihr am Tag drauf dreschen solltet. Ach so, bei dem haben sie auch noch gefragt. Ja, das ist doch selbstverständlich. Das war der Letzte, mit dem dein Vater ein Geschäft abgemacht hat. Noch ein Maß, Mesmerbauer. Die wievielte ist denn schon? Die vierte. Zahl brauchst du es nicht. Der Licht haben wir zahlt für alle. Ja, hast heute die Spendierhosen angezogen, Schorsch. Ja, spannst du das erst jetzt? Ja, und warum stiefst du denn das Freibier? He? Heute hat sich mein Weib einverstanden erklärt mit der Scheidung. Das ist ein Grund. Na, wer hätte das gedacht, dass da einer freiwillig mitmacht? Das ist wie bei der Freiwilligen Feuerwehr. Bei der Freiwilligen Feuerwehr muss einer dabei sein. Mhm. Bei der Pflichtfeuerwehr ist einer freiwillig dabei. Du alter Bazi, du. Jetzt geht's also bei dir zum zweiten Mal an. Ganz von vorn, verstehst du? Sie ist 25. Da brauche ich bei meinen 52 nur die Ziffern umdrehen. Ich bin genauso jung wie sie. Na, die wird dich schon ein bisschen strapazieren, meine ich. Ein junges, saftiges Weiberleid, Peter. Das ist das einzige Paradies, an das, wo ich glaube. Da lebst du das Leben zweimal, weil die Nacht zum Tag wird. Prost, Messmerbauer! Ja, danke schön. Das habe ich mir schon oft gedacht. Ein junges Fleisch braucht man auf der Pfanne. Nicht so ein altes, hartiges Rindfleisch wie unser eins. Es wundert mich bloß, dass da dein Bub mitmacht. Dem seinige warst du zuerst. Der kriegt schon was anderes. Heute in der Früh ist er erst um 5 Uhr heimgekommen aus Passau. Da werden sie halt rumgekugelt sein, in einer Bar oder sonst in einem Puff. Na, wenn er's Geld hat. Na, ich halte ihn nicht knapp. An Ochsen darf man es mir auch nicht verbinden beim Fressen. Ich gebe ihm sogar mein Auto, wenn er vorfährt zu den Weibern. Aber dass jetzt seine Froni bei dir schlaft, stinkt er ihm da nicht? Ob er ihm stinkt oder nicht, er wird nicht gefragt, der Kreischnobi. Aber er kommt doch aufbegehren. Er fliegt da hochkantig raus. Wie seine Mutter. So? Rausgeflogen ist die. Ist schon eingestanden in Pritzing. Sie ist gar nicht mehr zurück auf den Hof. Gleich nach dem Advokaten habe ich sie auf Pritzing fahren müssen. Bist halt ein Kavalier. Wenn ich eine losbringe, tue ich alles für sie. Du alter Gauner, du. Prost. Prost. Aber das weißt du schon, dass ich ganz klar wenig Schütter bin, dass du das losgebracht hast. Ich weiß von ihr selbst. Zuerst ist es zum Pfarrer. Der war dahergekommen mit frommen Sprüchen. Aber dem zahle ich's heim. Dem mache ich Tee heiß in seiner Kirche. Na, da wärst du hart, Schorsch. In dem Moment, wo du zivilamtlich heiratst, bist exkommuniziert und von deinem Amt als Kirchenpfleger entbunden. Das dauert noch eine gewisse Zeit, hat der Arzt auch gesagt. Und die Zeit nutze ich aus. Wenn er jetzt noch 7 Haare auf seiner Glatzen hat, der Pfarrer, verliert er die auch noch in den nächsten Wochen. Ist nicht christlich, denkt. Aber ehrlich, ich zahle es ihm heim. Ja, und hast keine Angst vor der Exkommunikation? Kein bisschen. Es gibt ja noch Nichtigkeitsprozesse drum. Wenn ich nachweise, dass sie es nicht aufrichtig gemeint hat mit der Eheschließung. Ja, das kannst du ja nein, ich will es nicht nachweisen. Man kann alles nachweisen, wenn man zahlt. Alles, sag ich dir. Weißt, aufs Zahlen kommt so, auf sonst nichts. Da kann die Schweinerei nur so groß sein, wenn ich hinterher zahle, kriege ich den Sanctus dafür mitsamt dem vollkommenen Ablass. Das ist so bekannt, wie der bayerische Herzog seine Weib umgebracht hat, aber mit 3 Kirchen war der Mord zahlt. Ja, jetzt wärst du noch gotteslästerlich auch. Nur weil's meinst. Ich hab keinen solchen Aufwand gebracht. Ich hab ja bloß was erzählt vom Prinzing. Und hab's ein bisschen geschreckt mit dem Schwarzen, den du Stuch hast. Und hast dir das verzeiht von den 2 Franzosen, die was du geschossen hast, weil sie sich im Gefangenenlager um ein Stückchen Brot gekauft haben? Du, gell, das müsst du schon genau sagen. Ich war auf Maschinengewehrposten vor dem Lager und hab gesehen, dass im Lager gekauft worden ist. Um ein Stückchen Brot. Und weil die Order war, dass bei der geringsten Unruhe von der Schusswaffe Gebrauch zu machen ist. In dem Fall vom Maschinengewehr. Hab ich geschossen. Und die ganze Rauferei war sofort zint, augenblicklich. Das glaube ich schon, wenn 2 tot da gelegen sind. Einer mit einem schweren Bauchschuss und der andere mit einem Lungenschuss. Jedenfalls bin ich wegen vorbildlicher Pflichterfüllung im Bataillonsbefehl belobigt worden. Und das Kriegsverdienstkreuz habe ich auch gekriegt, das Zwing. Das mit den Schwertern und dem Hakenkreuz. Ja, gell, bitteschön, das Hakenkreuz habe ich ausstanzen lassen. Jetzt ist das Verdienstkreuz mein ganzer Stolz. Ich trage es bei jeder von Leichnamsprozession. Jetzt hört's auf mit eurem Kriegsschmarrn. Der ist schon lang vorbei. Jetzt machen die Amerikaner genau dasselbe, was ihr gemacht habt. Und ich sag recht. Ich sag, Peter, du bist ein ganz Adrader. Ja, und dass wir vom politischen Weg kommen, machen wir gleich was Geschäftliches ab. Was ist, kommst morgen zum Mahnschorsch? Mein Wort ist soweit. 50er Tagwerk, tot reif. Gut, Peter, abgemacht. Morgen mal bei dir. Auf die Nacht sind wir fertig. Mit meiner Supermaschine. Ja, und lass mir Froni hochleben. Die Lieblingsfrau von unserem Trinkbruder. Hoch soll sie leben. Auch wenn 27 Jahre jünger ist als er. Ja. Hoch. Prost. Ja. Es ist so, wie der Mesmerbauer zu deinem Vater gesagt hat. Die Bauern in Reiding sind Kavaliere zu ihren Frauen. In ihrer Gegenwart und in ihrer Abwesenheit. Hast du was von diesem Gesellschaftstag gehört, Franz? Nein, nix. Gar nix. Zur selben Zeit habe ich mich in Karl und Stall fertig gemacht. Und wir haben ein bisschen länger gebraucht, wie sonst, weil die Mutter nicht da war. Und der Vater hat auch gefehlt. Ist euch das nicht aufgefallen? Wir haben halt gewusst, sie fahren miteinander passen. Und weil sie nicht gekommen sind zur Stallzeit, dann haben wir angefangen. Habt ihr gewusst, warum sie fortgewesen sind? Sie haben bloß gesagt, sie fahren zum Affekarten. Das war alles. Ja, und hat's euch nicht gedämmert? Ein bisschen schon. Na also. Aber erst Großmutter hat's uns gesagt beim Essen. Und auch erst, wie ich nicht mehr nachgegeben hab. Zwingend der Scheidung. So weit sind sie schon. Und ist die andere auch mitgefahren? Na, die hat einen Besuch gemacht bei ihrem Vater. Und ist noch nicht zurück? Hat sie halt verspätet. Aber das soll lang zu Passau bleiben. Na, das glaube ich nicht. Heute ist Gesellschaftstag in Reiding. Da lässt der Vater keinen aus. Feiern sie die Scheidung miteinander? Die Mutter feiert ganz gewiss nicht. Dann müsst ihr aber du schon längst da sein. Sie kommt nimmer heim. Wie das? Z'Prinzing ist. Was tut denn Z'Prinzing? Derner. Derner? Als was? Als Stallschweizerin. Weit hat es gebracht. Von der Bayerin bis zur Schweizerin. Ja, was soll es denn sonst da? Als ausschmiertes Weib kann sie ja nicht am Hof bleiben. Aber das ist ja so pressiert. Die Scheidung ist da noch gar nicht ausgebrochen. Das habe ich auch gesagt. Aber sie ist dabei geblieben. Nach dem Advokaten geht's nicht mehr heim. Und wir zwei, der Karl und ich, sind wir nichts. Wir haben ja nichts da. Freilich nicht. Aber sie hat gesagt, ihr sollt nach Prinzing rüberkommen, dann sagt sie ihnen alles. Dass wir am Hof bleiben sollen. Gerade das. Das hat sie sich ja ausbedungen, dass ihr am Hof bleibt und am ihren Hof kriegt. Du auf jeden Fall, Franz. Und an zweiter Stelle der Karl. Und da werden wir gar nicht gefragt. Da werden wir einfach verhandelt wie zwei Stücke Viech. Du musst wissen, wie schwer das für deine Mutter ist. Und wir sollen mit der anderen hausen. Und mit mir. Ich bleib da. Das Gespiel mache ich auf keinen Fall nicht mit. Ja, was tust denn? Vicky, ich find schon einen Platz. Bei Wackersburg heißen sie auch selber Leute. Aber das hat sie sich ausbedungen, dass du den Hof kriegst. Sie hat mich nicht gefragt, ob es mir recht ist. Warum soll es denn nicht recht sein, wenn du den Hof kriegst? Nicht von dem. Er ist dein Vater. Ein Hurenbock ist er. Ich mach nicht sein Knecht und ihren Knecht. Das sind Bitte, was zum Lachen haben. Schon morgen in der Früh gehe ich nicht mehr in den Stall. Da gibt's einen Heidenkrach. Soll der sie in den Stall gehen? Da ist noch nie gegangen. Und das muss er sich gewinnen, dass es nach Kirdrig stinkt, wie andere auch. Heilige Mutter von Eding, jetzt musst du helfen, sonst gibt's ein Unglück. Was denn für ein Unglück? Ich gehe, ich bin volljährig. Da kann mich keiner aufhalten. Aber ich kann da nicht gehen, ich bin erst 19. Einen Deppen braucht er, dafür kriegst du mal einen Hof. Schlaf nur mal drüber, Franz. Das weiß ich ja so auch. Ich bin nicht scharf drauf. Lieber ein Charakter wie ein Bauernhof. Red mit der Mutter zuerst. Hat er sie mit mir auch nicht geredet? Du bist dasselbe Biffe wie der Alte. Auf keinen Fall nachgeben. Allerweil auf dran. Jetzt langt's mir. Ist ja noch das ganze Teller voll. Mir ist der Appetit vergangen. Ein solcher Unfrieden. Ist ja wahr, auch Großmutter, dass wir nicht einmal gefragt werden. Jetzt fängst du auch noch an. Ist ja wahr, auch. Aber direkt das Gegenteil, was die Mutter will. Für eng bringt's doch das Opfer. Da hätt's bleiben sollen. Das verstehst du nicht, Bub. Du musst da noch älter werden. Auf jeden Fall, morgen in der Früh gehst du in den Stall. Verstanden? Von mir aus. Und fertig ist da, gell? Ich koch nicht umsonst. Von mir aus. Und nicht das geringste der Labster gegen Pfroni. Ich schau's gar nicht an, die Matz. Das hat er mir nachher verzeiht. Und wie war's dann in der Früh? Habt ihr im Stall gearbeitet? Großmutter und der Karl. Ich nicht. Ich war auf meiner Kammer. Ja, hat sich dein Vater damit abgefunden? Bei der Stallarbeit schon. Aber später, wie es noch zum Dreschen war, hat mich Großmutter rausgetrommelt. Hey, Franz! Was ist denn? Ein Mähdrescher soll es rausfahren. Da braucht er nicht mich dazu. Er will, dass du fahrst. Soll der Karl fahren? Dein Vater will, dass du fahrst. Ich mag aber nicht. Lass mich nicht lang rumstehen vor der Tür. Sperr auf. Für wen? Für mich, du dämischer Hirsch. Was hast du jetzt, wenn ich aufsperre? Dass ich dir's noch einmal sag, mach ihn nicht narrisch. Er platzt vor Wut. Am Arsch kann er mich lecker. Sag das noch einmal. Traust dich bloß mit deinen Ochsenfiesel her. Jetzt warte ich schon eine halbe Stunde auf dich, was so pressiert. Ich fahr nicht raus mit dir. Und warum nicht? Zwing derer Sauerei. Welcher Sauerei? Du hast ganz genau gewusst, dass es mein Mädel war. Ja und? Na, bist du über sie hergefallen. Warst du dabei? Ich kenn dich da. Auf jeden Fall hat sie nicht nachgesagt. Wenn eine Bayern werden möchte. Und sie wird's, verstanden? Scheidung ist eingereicht. Es zwei Kinder auf dem Hof machen, was wollt's. Mir geht's nichts mehr an. Meinst? Kein bissl, sag ich dir. Jammerst dir noch, deiner Mutter? Ich jammert nicht. Ich geh. Wann schon, wann ich fragen darf? Jetzt. Jetzt fährst du mit mir raus. Ich fahr nicht. Du kannst mich doch nicht blamieren vom Messner Bauern. Den hab ich zugesagt, dass wir heute machen. Und sonst wart müssen wir sein auf dem Mähdrescher. Dann nimmst du einen Karl mit. Der ist noch nie gefahren. Fahrst halt heim? Bist auch nicht zu gut dazu. Ja, wie redst denn du mit mir? Wie es richtig ist. Ich sag dir noch eins, Bub. Ich zahm dich auf, wie du das brauchst. An deiner Stelle darf ich jetzt einen Mähdrescher rausfahren aus dem Stadl. In einer Viertelstunde sind wir drum beim Miesmerbauern. Wir müssen früh genug anfangen, wenn wir heute noch die 15 Tagwerk Weizen mähen wollen. Ist alles dann nur ein Flick, aber 15 Tagwerk sind narrisch voll. Die 15 Tagwerk sind mir scheißwurscht. Zwei halt! Also! Du Hundsbuhr, du Verrückter. Gehst! Gehst, sag ich! Ja, hini, Herrgutskurzi, fix, wir haben es den großkleinen Saukerl. Glaubst du, lass mich von dir zum Narren halten? Wenn's nicht auf der Stelle parierst, hau ich dir einen Ochsenfiesel um die Ohrwaschel, dass du nicht weißt, ob's der Maiwe bist oder der Mandl. Früher haben wir die Ochsen damit drin und jetzt Faulenzer. Du wirst doch den großen Buben nicht schlagen. Misch dich du nicht ein, du alte Scharteken, das machen wir zwar allein aus. Ich fürchte seinen Ochsenfiesel nicht. Er soll noch herhauen, wenn er meint. Ihr Male Fitzmannsbüder, Flucher und Zuschlagen, was anderes kennt's nicht. Verschwind auf der Stelle, angeschissen, Weiberleut. Willst mich los? Zwei Minuten war ich danach. Mein ganzes Leben war ich auf dem Hof. Na, wird's Zeit, dass du ins Spital gehst. Oh, grober Teufel, du grober. Nicht einmal vor deiner eigenen Mutter machst halt. Ich hab nicht vergessen, wie du den Hof anzünden wolltest. Ich glaub, du fängst zu spinnen an. Ich kann dir nach meinen Kofen einliefern, wenn dir das lieber ist. Bringst mich sowieso vor der Zeit in Grum. Jesus, da fällt mir was ein. Vor Reiding ist eine Abfolgerung für alte Hafer. Da gehst du. Gibst keine Ruhe, bis alles hier ist. Aber ich geh da nicht mehr lang im Weg um. Du Verderber, du Kaputtmacher. Spürst du die Beleidigte? Nein. Wo gehst du denn hin? Wird mir schon einfallen. Spassig ist die Alte. Sagen darf man gar nichts mehr zu. Hast ein bisschen viel gesagt. Weißt du nicht so stitzig gewesen wie der Esel? Von mir aus tust du morgen, was du magst, aber heute kannst du mich nicht im Stich lassen. Wie steht denn vom Mesnerbauern da, wenn ich nicht komme? Das musst du kapieren, Franz. Da redst du nicht in der ganzen Gmahe rum. Es ist ein großer Schaden für mich. Ich bin Lohndrescher. Ich muss dreschen, wie es ausgemacht ist. Und dass ich dann nicht komme, das kann ich mir als Lichthammer nicht leisten. Also, na, fahr hinaus, den Mähdrescher, dass du Ruhe gibst. Ihr habt euch also wieder versöhnt? Versöhnt ist zu viel gesagt. Großmutter war auf einmal so stark. Das ist mir auf die Nerven gegangen. Und da habe ich mir gedacht, ich will nicht schuld sein, dass zwingend meiner was passiert. Und da habe ich halt nach am Mähdrescher rausgefahren. Aber Großmutter war schon weg. Hast du einen bestimmten Plan gehabt, dass du dich auf den Mähdrescher gesetzt hast? Ein Plan? Nein. Ich habe halt einfach nachgegeben, dass er Ruhe war. Und wie hat sich der Vater verhalten? Ja, hat gerade so du, als wäre, wenn nichts gewesen wäre. Und dann fahren ist er noch ins Verzeihen gekommen, was er alles vorhat am Hof. Und da sind wir gerade am Miesmerberg zugefahren. Da heißt es allerweit, Landwirtschaft hat keine Aussicht mehr seit dem Mansoldplan. Wer das sagt, sagt, dass er nichts versteht. Es kommt bloß auf den Bauern Seimo, was der aus seinem Hof macht. Und dass er mit der Zeit geht, das ist alles. Erst mich! Blärst der Lack nur! Ich bin nicht dort! Der schaut nichts, wenn die Kleinen aufgeben. Dann können die Großen besser bestehen. In unserer Gmahe hören vier auf. Der Weißtanner, der Hobbichler, der Vielsäcker und der Kammerräder. Die haben miteinander gute 100 Tagwerk. Ich krieg den ganzen Grund, wenn ich mag. Aus Pachten. Aber natürlich kauf ihn. Das Geld hab ich dazu. Der Grafs 300 Tagwerk. Ganz leicht. Die richtige Maschine, dann fällt sie nichts mehr. Und Leid? Was soll das wieder für eine saudumme Fragerei sein? Das mit der Frone ist nicht machen sollen, Vater. Warum nicht? Mutter ist weg. Die beste Arbeitskraft auf dem Hof fehlt. Ich hol Korn, wenn er geben will. Jetzt darfst du das ganze Viech weggeben. Ich hab schon dran gedacht. Aber da lass ich mir vom Ministerium nicht dreireden. Das zahlt zwar eine Prämie von 800 Mark für jede Milchkuh, die wo ich abschaffe. Bei unseren 40 Kühen waren es 32.000 Mark ein geschenktes Geld. Aber wer sagt mir, dass das Viech nicht wieder in Mode kommt? Und was ist nachher? Dann brauche ich 10 Jahre, bis ich einen Stall wieder so weit hab. Nein, auf die Beamten ihre Sprich voll ich nicht rein. Ich kauf noch Viech dazu. Jetzt ist billig. Und wer macht Arbeit? Auf die Mutter kannst du nicht mehr rechnen. Brauche ich nicht. Ich automatisiere den Stall. Und da wird der Karl leicht fertig damit. Das heißt, den Rundfunk OMO packt 80 Kühe bei Vollautomatik. Und wenn der Karl auch geht? Der ist noch nicht volljährig. Der muss bleiben. Was heißt denn heutzutage muss? Da lass ich mit der Gendarmerie zurückholen. Gleich schon geht's da. Überleg das noch mal gut, Franz, bevor du selben Weg gehst. Der Hof ist auf dich überschrieben nach meinem Tod. Wenn mir lieber die Mutter kommt wieder. Du träumst. Ich heirat Froni. Deine Tochter könnte es sein. Ich pass grad schon zu mir. Für die was halt. So meinst. Ich weiß schon, was du sagen willst. Sie ist auf dem Hof abgesehen. Aber den kriegst du nicht. Den kriegst du. Sie spanne ich sauber eh. Eine Batterie kommt her für 10.000 Hähner. Das macht sie ganz allein. Ich weiß nicht, wie du mir vorkommst. Mutter ist weg, Großmutter ist weg, ich geh weg. Und ob der Karl bleibt, das ist eine Frage. Du hast schon, also wie ich gebraucht. So, brauchst du uns nicht? Ich kann mir fremde Leute einstellen. Denen zahle ich einen guten Stundenlohn, dann krieg ich an jeden Finger Zähne. Ob sich das rentiert? Bauerei muss heutzutage betrieben werden wie eine Fabrik. Na, rentiert sie sich. Ich hab Geld, ich kann mir kaufen, was ich will. Sach, Grund, Viech, Leid. Meinst? Viel Geld krieg ich alles. Probieren wir's gleich einmal aus. Was tust denn da? Bleib stehen mitten am Berg. Kein Stutzen fahre mehr. Warum? Weil du mich nicht kaufen kannst. Mit keinem Hof und mit keinem Geld. So meinst du? Ja, so. Lass das drauf ankommen, wer von uns zwei der Stärkere ist. Auf das lass ich es ankommen. Fahr weiter! Ich fahr nicht. Das wollen wir sehen. Fahr, sag ich! Nein. Ihr steckt alle vier unter einer Decken. Ihr wollt mir frei verpatzen auf Licht haben. Er wollte es mit Lohr machen, aber da täuscht Sink. Ich gebe nicht nach. Ich schaff an. Auf Lichtham schafft nur einer an. Ich. Also mach keine Tanz. Fahr am Berg auf. Nein. Du Hund, du Schlechter. Für die weiß ich schon ein Mittel, dass du gehört wärst. Weißt du, wofür man so einen Schraubenschlüssel braucht? Für den Schraum? Zum Anziehen. Und ich zieh jetzt Schrauben bei dir an. Wenn's nicht auf der Stelle parierst, kriegst du den Schraubenschlüssel auf den Schädel. Du bist ja närrisch. Kein bisschen. Jetzt mach ich ernst. Ich lass nicht mehr Schindler mit mir treiben. Ich hab dich auf die Weg gesetzt, ich hab dich aufgezogen, ich hab Recht auf dich. Wenn's da schon zwei Monate volljährig bist, jetzt kannst du dich nicht mehr rauswinden. Fahr! Oder was? Du krepierst. Das ist deutlich. Der Schlang wisst mich. Mein Ochsenfiesel ist nicht gegangen. Aber mein Schraubenschlüssel geht. Ich wehr mich um mein Recht als Vater. Und lieber bist mir hin als rebellisch. Jetzt gibt's nur mehr eins. Birn oder Brecher? Fahr, sag ich! Wenn du deinen Schraubenschlüssel wegtust. Und dann? Dann fahre ich am Berg auf. Also. Aber als weiß mein Fürst mich nicht mehr hinter das Licht. Das habe ich nicht vor. Jetzt fährst du so weit auf Zeiten. Allweil scharf rechts heißt's. Und rutschen übers Bankett? Das will ich ja. Herrgott, pass auf! Da geht's gar nicht über Burschen! Gerade das Richtige! Schmeiß nicht um, Kerl! Ist kein Schade um uns zwei! Birn oder Brecher, hast du gesagt! Lass mich hin! Jetzt holt uns der Teufel! Auf. weiß ich nichts mehr. Dann war alles aus. Für deinen Vater war es aus. Auch du wärst verloren gewesen, wenn nicht die Großmutter den Unfall beobachtet hätte von der Straße aus, wie sie nach Prenzing gegangen ist. Sie hat gleich das Unfallkommando antelefoniert. Sonst legst du jetzt neben deinem Vater. Waren wir zwider, gell? Stehst du mit der Froni noch in Verbindung? Sie schreibt einen Brief nach dem anderen aus Lichtham. Und was schreibt sie? Das weiß ich nicht. Da drin, im Schubladen links, ein ganz Backel Brief liegt drin von ihr. Stinken alle nach Parfüm. Ich hab keinen aufgemacht. Und die Mutter ist auch wieder auf dem Hof? Das hat's mir gesagt beim Besuchen. Gret hat's nicht viel. Hat's da von der Froni erzählt? Kein Wort. Großmutter auch nicht. Dann musst du es von mir erfahren, Franz. Hör ich zu. Die Großmutter hat eine Auseinandersetzung gehabt mit der Froni. Bald nachdem du eingeliefert warst ins Krankenhaus. Sie hat mir ihr Herz ausgeschüttet, die alte Frau. Schäm's dich gar nicht. Für was denn? Der Bauer ist tot, der Franz im Krankenhaus. Und ich bin gesund. Siehst du, Mutter, das gefreut mich. Aber du wirst doch nicht glauben, dass du bei uns bleiben kannst. Warum noch nicht? Es hat mir niemand gekündigt. Er hätte nie gekündigt. Und der neue Bauer heißt Franz. So von ich weiß, ist notarisch ausgemacht. Nur der kann man kündigen. Warten wir's ab. Der Franz kündigt mir erst recht nicht. Der braucht's bloß erfahren. Was? Der ist mit dem Kind, dann schmeißt er den aus. Was die alten Weiber alles wissen. Mehr als die Leute, wo's angeht. Oder ist eben nicht so? Nein, eben nicht. Aber du hast es zu ihm gesagt. Ich hab's gemeint. Dass er dich lieber heiratet. Was fragst du, wenn's das so genau weißt? Gleich schon tatst du Luder, du Schlechts. Ich hab mich täuscht, ganz einfach täuscht. Und jetzt ist es wieder so, wie es sein soll. Weil er tot ist. Ich hätt's ihm schon gesagt. Nach der Scheidung. Überall muss deine Nase reinstecken, da in die Beißzange. Und jetzt meinst du, jetzt kriegst du ihn wieder rum mit deinen Mais. Das hab ich gar nicht notwendig beim Franz. Er ist aus dem selben Holz geschnitzt wie der Vater. Der fängt schon feier auf 100 Meter. Wenn du den nur nicht verrechnest, dem ist der Appetit an dir vergangen. Das lass meine Sorge sein. Ich weiß schon, wie man umgehen muss mit dem Franz. In einer Nacht riecht die bei ihm mehr aus, als ihr alten Vettel in einem Jahr mit eurem Geschwatz. So stimmt sind das. Jetzt regieren auf unsere Hefe die Schnullen. In den Briefen da drin wird sie sich aussprechen, die Froni. Wollen Sie es mitnehmen? Ich habe kein Recht drauf. Es ist deine Privatsache. Und außerdem wird das Gericht keine Anklage gegen die Froni erheben. Sie ist Zeugin, weiter nix. Und ich? Du musst dich verantworten. Es war deine Absicht zu töten. Ich wollte nicht mehr leben. Manchmal ist es leichter zu sterben, als zu leben. Das Schwerste steht dir noch bevor, wenn du auf den Hof zurückkommst. Ja, also, ich schreibe ein Protokoll über die Vernehmung, lies es durch und wenn du einverstanden bist, unterschreibst das. Herr Kommissar. Was denn, Franz? Ja, was tust du denn da? Da. Bringen Sie den Brief. Sagen Sie, ich hab's nicht gelesen. Ich hab's zerrissen. Der Verderber von Fritz Meingast. Die Rollen und ihre Sprecher waren Kriminalkommissar Wolf Euber, Franz Karl Obermeier, Karl Günther Reder, Vroni Christiane Blumhoff, Bauer Gustl Bayerhammer, Bäuerin Maria Stadler. In weiteren Rollen Hans Stadtmüller, Fritz Strassner, Walter Holten, Dora Altmann und viele andere. Regie Helmut Kirchammer. Produktion Bayerischer Rundfunk 1971.